Die 28. Nationale Volkskonsumgüterausstellung wurde am 6. Oktober im unterirdischen Warenhaus Pyongyang eröffnet. Die Mitarbeiter, Wissenschaftler, Techniker und Arbeiter des betreffenden Bereiches und der ausstellenden Einheiten nahmen daran teil. Mehr als 80.000 Volkskonsumgüter von über 2.000 Sorten, die von den Leichtindustriefabriken in allen Teilen des Landes und den Einheiten für Konsumgüterproduktion der Fabriken und Betriebe unter den Ministerien und zentralen Institutionen hergestellt wurden, sind angeboten. Die Ausstellung geht bis zum 20. Oktober.